Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Ja, beschauliche Runde, beschauliche Sendung. Wir haben eine sehr winterkompatible Agenda heute mit wenig aufregenden Nachrichten. Man merkt, es ein bisschen durch. Mit viel Themen zum Füße hochlegen und genießen, aka Konsum. Aber bevor wir das tun, hat uns der Marcel tatsächlich aus der Ferne, weil der kann ja heute nicht, weil er an seinem nächsten Spiel arbeitet, das in den letzten Zügen TM, keine Ahnung. Also es nähert sich dem Release und da muss man ranklotzen. Was auch zum Winter passt, denn Marcel ist am Schippen. Am Schippen. Aber was hat das mit dem Winter zu tun? Ach so, Winter, Schnee, Schippen. Ach Gott. Er schippt nur seine App und nicht den Schnee. Ach, Schmerz. Ja, aber er hat uns einen Zahlenfakt hinterlassen. Und der Zahlenfakt ist der März 89, weil das ist die Folge 389. Und im März 89? 98. Ja, ich habe mich gerade schon gewundert. 89 war das nicht. März 98, weil das war die Folge 398. Im März wurde der Bundeskanzler Schröder zum ersten Mal gewählt. Ich kann mich nur. War das da schon, wo er auf einer Welle der Überschwemmung? Nein, das war seine Wiederwahl, gell? Ja, wo er dann auf der Sympathiewelle aus der Überschwemmung. Das waren die Wahlen in Niedersachsen im März. Also, er wurde da nicht zum Bundeskanzler gewählt, sondern er wurde zum, ist das Ministerpräsident oder so? Keine Ahnung. Er gewinnt die Wahlen in Niedersachsen und wird dann Kanzlerkandidat. Zum Kanzlerkandidat. Ja. Sehr schön. Man muss auch den Link lesen, der hier steht, und nicht nur die Zusammenfassung, dann ist man auch besser informiert. Dann nahm das alles seinen Lauf. Ja. Aber der Link ist auch sehr breit gestreut. Mhm. Ja. Weil da stehen dann auch Wetterstationen und der Weltsicherheitsrat drin. Nun ja. Ich musste überhaupt erst checken, was das mit 398, was das mit März 98 zu tun hat. Das war also mehr ein Zahlenrätsel als ein Zahlenfakt, lieber Marcel. Ja. Vom Zahlenfakt weg hin zu den einzigen Neuigkeiten diese Woche, die wir berichten. Und da ist es eigentlich auch schon schwierig, das hätte man auch unter Konsum einsortieren können. Aber es geht darum, Studio Ghibli ist jetzt zumindest in Deutschland komplett auf Netflix verfügbar. Oh, das ist so gut. Also die Filme von Studio Ghibli, um genau zu sein. nicht das Studio. Nicht das Studio selbst. Man kann nicht Hayao Miyazaki nach Hause bestellen via Netflix. Falls jemand jetzt sagt, dann gucke ich mir irgendwie die letzten Glühwürmchen an. War das kein Studio Ghibli-Film. Stimmt, das ist der eine Ghibli-Film, der ist kein Ghibli ist. Das ist wahrscheinlich der Schreck von Studio Ghibli. Ja, genau. Der Schreck? Also, wenn du den Pixar-Typen sagst, hey, Schreck war ein super Film, dann sagt er. es gibt ja personelle Überschneidungen durchaus. Mhm. Ist es Hotaru no Haku? Ich weiß gar nicht. Mhm. Aber es ist kein Studio Ghibli-Film per se, weil ich glaube, Studio Ghibli wurde erst danach gegründet oder so, egal. Aber da war auch, ich glaube, es war Miyazaki auch beteiligt am Film. Also es wird so in drei Wellen, sehe ich gerade auf der Pressemitteilung von Netflix, in drei Wellen kommen. Die erste vom Februar ist jetzt da, im März und im April folgen zwei weitere. Mhm. Und dann ist, glaube ich, alles, was die so released haben, im Grunde sehbar. Ja, ich glaube, Totoro ist schon, kann man schon gucken. Mhm. Das ist die große Empfehlung meinerseits. Und ansonsten, das Schloss im Himmel. Ja, es ist alles gut. Ja, es ist, ganz besonders zu empfehlen ist alles. Genau. Ganz aber, besonders empfehlen alles. Ja. Ich habe noch keinen schlechten Ghibli-Film gesehen, tatsächlich. Mhm. Was wirklich toll ist, Leute, die sich gerne diese Filme auf Japanisch anschauen, mit Untertiteln oder sogar ohne, wenn ihr richtig Cracks seid. Ich schaffe das nicht. Ponyo kann man ohne Untertitel. Stimmt. Totoro auch. Ponyo und Totoro. Ja. Kikis kleiner Lieferservice. Ja. Es ist die Katze, die ist so, im Japanischen ist die so großartig sarkastisch. Ja. Das ist so toll. Das ist einfach nur zum Schreien. Wie heißt die Katze gleich wieder? Oh, das weiß ich nicht. Ich muss das auch jedes Mal, ich habe sie als Stofftier. Ich habe Sailor Moon mit meiner Tochter. Oh, auf Japanisch? Nee. Ein ganz witziger Film, Porco Rosso, weil der ein bisschen ausbricht aus dem typischen Ghibli-Muster. Das ist irgendwie so Casablanca-Zeichentrick, aber der Hauptdarsteller ist kein Mensch, sondern ein Schwein. Mhm. Es wird aber nie angesprochen und alle anderen sind ein Schwein. Ja. Alle anderen sind Menschen. Und der beste Spruch im Film ist ein Schwein, wo sie ihn fragen, warum er Doppeldecker fliegt oder warum er Fliegerpilot ist, sagt er, ja, ein Schwein, das nicht fliegen kann, ist einfach nur ein Schwein. Ja. Und das ist so ein guter Spruch. Was soll man da noch sagen? Die Katze von Kiki heißt übrigens Gigi. Ah. Und ansonsten noch zu empfehlen, ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Welle das dann noch stattfindet, aber Nauschka ist auch meines Erachtens großartig. Das im März kommt dann. Hm. Nauschka. Und mein persönlicher Lieblingsfilm, was schwer ist bei Ghibli, aber Spirited Away, ich suche gerade den deutschen Titel. Chihiros Reise ins Irgendwasland. Genau. Chihiros Reise, das ist mein persönlicher Lieblingsfilm. Ja. Und Prinzessin Mononoke, der auch wirklich monumental gut ist. Wenn man dann diese Filme gesehen hat übrigens, dann kann man mal einen Ghibli Minecraft-Server googeln auf YouTube. Weil es gibt nämlich Menschen, die diese ganzen Ghibli-Welten auf einem Minecraft-Server zum kleinsten Detail nachbauen, inklusive, dass sich dann da so Szenen abspielen, die sich auch in den Filmen abspielen, und es ist abgefahren. Also sie haben Chihiro haben sie super nachgebaut. Also da gibt's echt, also das Badehaus ist komplett nachgebaut und dieser Markt vom Anfang auch. Und Totoro machen sie, glaube ich, gerade. Mononoke haben sie schon. Es ist krass. Ja. Aber große Empfehlung auch, also wenn ihr keine Kinder habt, Empfehlung. Wenn ihr Kinder habt, ich würde mal sagen, so ab, weiß nicht, 5 bis 7 oder so als Einstiegsalter. Ich weiß nicht, du bist im Zweifel der da eher das beurteilen kann. Also Totoro, würde ich sagen, kann man mit 3 schon sehen. Bei den anderen würde ich ein bisschen warten. Kiki, ich habe lustigerweise gerade bei Totoro, jüngeren Kindern gucken. Bei Totoro habe ich immer so ein bisschen so eine gewisse Melancholie irgendwie wahrgenommen. Weil es fühlt sich immer so an, als würde die Mutter gerade sterben, aber sie ist ja eigentlich nur im Krankenhaus. So. Stimmt, ja, das ist das ist so eine von den Sachen, die lange an mir genagt hat, dass man das nicht weiß. Hm. Wie es dir jetzt dann geht. Ja, ja. Ob die da wieder raus darf. Ja. Also ich glaube, wenn man das unkritisch gerade als Dreijähriger guckt, dann ist die Mutter halt einfach im Krankenhaus, das ist gut. Aber ich weiß nicht, ich verbinde da schon so immer ein bisschen so eine, die Familie muss jetzt ohne die Mutter auskommen, Metaebene mit, und ja. Also, ja, und es hat so, es mir kommt es, wenn ich sehe, kommt es mir immer so vor, wie diese, Mama ist bestimmt bald wieder gesund und vielleicht ist sie schon nächste Woche wieder bei uns, und in Wirklichkeit vertuschen die Eltern da oder beschönigen die Situation so, und das so, ja, das ist ganz komisch, wie das da mitschwingt, und das ist so auf einer Wellenlänge, die Kinder so überhaupt gar nicht erfassen, glauben. Und also bei mir, ich denke dann halt immer so, dann ist dieser Totoro halt irgendwie auch so einfach so ein Ersatzmutter sozusagen auf eine gewisse Art und Weise. Also als jemand, der da quasi dann oder vielleicht nicht Ersatzmutter, aber irgendjemand, der da halt die heile Welt bewahrt, sozusagen irgendwie. Und also man kann das, glaube ich, alles auch sehr ernst interpretieren und alles, aber man kann das auch mit kleinen Kindern gucken. Dann halt wahrscheinlich nicht im O-Ton, aber die Synchros sind auch gut, habe ich mir sagen lassen. Wobei wir haben uns auch in Italien vor die Glotze gesetzt als Kinder und haben uns da Cartoons angeschaut. Ja. Wir haben halt nichts verstanden. Ja. Naja, aber du hast recht. Wie immer, nein. Kommen wir an der Stelle zum Konsum. Wir haben nämlich dieses Mal die große Tobi stellt 1000 Bücher vor Ecke, unterbrochen von kleinen Einwürfen meinerseits. Zwischendrin gibt es ein paar Sketch-Einlagen. Genau, Sketch-Einlagen von mir. Die erste Sketch-Einlage heißt Picard. Und ich muss, glaube ich, nicht sagen, was es ist. Es ist die neue Star Trek-Serie, die auf Amazon Prime läuft hierzulande. Ist auch von Amazon produziert, oder? Nein, das ist, glaube ich, CBS. Ah, okay. Weil das ist ja dieses Ding, CBS hat ja in den Staaten eine eigene App. Ich weiß, vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade Unsinn und Amazon produziert das irgendwie in den Staaten. Aber ich dachte zumindest, es wäre CBS, weil also bei Discovery ist es so. Star Trek Discovery wird in den Staaten über die CBS-Online-Plattform verdingst und in Deutschland über Netflix. Und ich dachte, bei Picard wäre es genauso, nur mit Prime. Nun ja, aber egal, wo es denn herkommt, man kann es hierzulande auf Prime gucken. Es gibt schon 3 Folgen zum Zeitpunkt dieser Sendungsaufnahme. Das sind meines Erachtens 3 gute Folgen. Sie haben mir sehr viel Spaß gemacht. Die Serie spielt naturgemäß, also Patrick Stewart spielt sich wieder selbst als Picard. So. Insofern ist halt auch die Zeit vergangen, die seit wann hat denn TNG aufgehört? Späte 90er? Gefühlt? Ja, also es ist auf jeden Fall Zeit vergangen. Er ist 20, 30 Jahre älter, Picard. Es werden auch Ereignisse referenziert aus dem letzten Star Trek-Film mit der TNG-Crew. Das war Nemesis, wenn mich nicht alles täuscht. Und dementsprechend, yes. Also vielleicht könnte man den gucken, bevor man die Serie anfängt, muss man aber auch nicht. Man kommt da schon ganz gut rein. Man sieht gleich in der ersten Szene, so viel kann man glaube ich spoilern, sieht man nicht nur Picard als alten Bekannten wieder, sondern auch Data. Okay. Gerade Data, ist abwesend bisher in der Serie, aber spielt durchaus eine Rolle. Und insgesamt finde ich es schön, irgendwie, dass diese Star Trek-Serie sehr, sehr anders ist als alle Star Trek-Serien, die ich bis jetzt gesehen habe, weil sie halt überhaupt nicht im Weltraum, also das ist falsch, weil sie weniger im Weltraum stattfindet, ne, weil Picard gurkt halt momentan noch auf der Erde rum, weil er hat sich halt zur Ruhe gesetzt auf seinem Chateau Picard und macht da irgendwie Wein zusammen mit seinen romulanischen Freunden. Ja, er hat irgendwie so zwei Hauspfleger sozusagen, die früher Talchia waren und jetzt irgendwie bei ihm sind, aus Gründen. Da machen sie da Wein und dann geschehen halt Dinge und Picard muss wieder los. Aber man merkt, er hat irgendwie Beef mit der Federation und die Federation hat Beef mit ihm. Und dementsprechend ist alles gar nicht einfach und da kann ich ja einfach hin und sagen, hier, gib mir mal ein Schiff, ich muss jetzt los und das Universum wieder retten. Diese Reibungsflächen finde ich schön zu sehen, auch halt, weil das die Federation halt irgendwie nochmal in einem anderen Licht darstellt. Mhm. Nicht so als diese Insel der Glückseligen, sondern schon auch als politisches Konstrukt, das Kompromisse eingeht. Und Picard als jemand, der gerade wenn es um Ethik geht, halt keine Kompromisse eingehen möchte. Und da prallt öfter mal einiges aufeinander und das finde ich schön zu sehen. Und auch an sich, also Production Value ist auch ausreichend vorhanden, finde ich. Also es sieht schön aus. Und kann man gucken. Ich guck's gerne. Und ich habe auch schon sagen lassen, wenn man jetzt zu Picard keine richtige Beziehung hat, also für alle Spätgeborenen sozusagen, dann könnte es unter Umständen schwieriger sein, in die Serie reinzukommen, aber so alle, die TNG geguckt haben, sind eigentlich da gut aufgehoben. Ich habe ja zu Picard keine Beziehung gehabt, weil er irgendwie nicht so war wie Captain Kirk. Okay. Also ich bin zu früh geboren. Ah. Ja, aber so früh bist du auch nicht geboren. Also, okay. Ja. Aber ja, ich hab wie kann man. Als Kind halt. Aber William Shatner. Oh mein Gott. Ja. Ja, das war gut. Jetzt, wenn ich die TOS noch gucke, ich habe vor Jahren mal angefangen, ich habe es 5 Folgen weit geschafft. Es ist. Huiuiui. Es ist die. Also heute würde man sagen, die Production Values sind Katastrophe. Ich glaube, damals waren sie es auch. Ja. Weil diese Pappmaché-Berge, die ungefähr umfallen, wenn man sie schief anschaut, und die Monster, die alle Menschen in Pelzkostümen sind. Hm. Ah ja. Ja, cool. Ich finde es das schön, dass die mal eine andere Angle machen und da drauf gucken, weil davor die ganzen Star Trek waren immer ein Schiff allein im Weltall. Hm. Und Next Generation war noch ein Schiff wieder allein im Weltall. Und Voyager ist ein Schiff Mutterseelen allein im Weltall, ganz weit weg. Und Deep Space Nine ist eine Raumstation allein im Weltall. Und irgendwie, die Angle war halt immer das Gleiche. Und klar, die Star Trek-Fans werden mich jetzt lynchen. Und die haben auch Unterschiede, klar, gebe ich zu. Aber so mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Komponente wie die Federation, die halt die Guten bisher waren und einfach nur eine Grundkonstante und zeigt die mal in mehreren Facetten. Das klingt cool. Also wenn man sich den Trailer anguckt, und da sage ich jetzt auch nichts, was man was ein großer Spoiler wäre, dann kann man schon davon ausgehen, dass Captain Picard schon auch wieder sich eine Crew besorgt und ein Schiff und so. Insofern muss man keine Angst haben, dass es irgendwie die Abenteuer des Winzers Picard sind, der irgendwie sich ab und zu mal nach San Francisco beamt, um da irgendwie bei der Federation an die Tür zu klopfen mit dem Gehstock. Aber ja, also es ist halt, wie du auch gerade sagtest, es sind andere Facetten und ich finde es schön. Gut, so viel zu diesem ersten Sketch. Kommen wir zum Hauptteil. Es soll gehen um eine Trilogie, wie es heute um mehrere Trilogien an der Zahl 3 gehen wird. Eine Trilogie der Trilogien. Genau, eine habe ich mitgebracht. Eine Nontologie sozusagen. Oh, stimmt. So, Justin Cronin, The Passage. Genau. War lustigerweise kürzlich im Fernsehen, weil das ist verfilmt worden. Oh. Ich habe es nicht geguckt, weil ich habe irgendwie keine Zeit gehabt. Wenn's, dass ich schon jetzt reingeredet. Wenn es verfilmt worden ist, dann ist es wahrscheinlich Young Adult, oder? Nee, es ist Adult. Okay, tatsächlich. Cool. Also die Story ist schnell umrissen, das Setting ist schnell erzählt. Die Story dauert irgendwie 3000 Seiten oder so, nicht schnell erzählt. Das Setting sind Vampire, also Postapokalypse nach Vampirapokalypse, ausgelöst durch ein Supervirus, erforscht vom amerikanischen Militär. Soweit so Klischee. Der Supervirus verwandelt Leute in Vampire, die dann ganz schnell irgendwie 95% der Bevölkerung der Vereinigten Staaten auslöschen. Der Rest pfercht sich in Camps, die nachts mit Scheinwerfern und bewaffneten Wachposten sich versuchen, vor den Vampiren zu schützen. Und dann wird das Ganze. Das ist ein Epos, also das wird in riesengroßer epischer Breite ausgewalzt und erzählt. Die Story hat unglaublich viele Blickpunkte und folgt mehreren verschiedenen Charakteren über Jahre hinweg durch diese Vampir-Postapokalypse. Es ist einfach episch. Also ich muss immer wieder an The Stand denken von Stephen King. Das ist ja auch so ein riesen Wälzer vom wie lang er die Zeit, die er umspannt und die Menge der Leute, die er umspannt und die Menge der Sachen, die da passieren und wie breit das Ganze von der Geografie her ist. Ja, also es geht quer, kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten. Die ersten Vampire, die vom Virus betroffen waren, sind Supervampire und können neue Vampire schaffen und die steuern. Und wenn du den Supervampir tötest, dann wird sein Stamm quasi zerfällt dann. Und ja, also es passiert alles, was man so von wie bei Song of Ice and Fire. Mhm. Es gibt zig Viewpoints und manche von den Storylines sind ganz kurz, weil der Protagonist dann schnell wieder ins Gras beißt. Andere sind jahrelang. Manche verändern sich, manche gehen an ihrem Schicksal unter, andere finden ihr Glück, Tragödien, Liebe, alles. Und am Ende, es geht dann auch auf und ab, die Menschheit hat wieder Hoffnung, die Menschheit hat keine Hoffnung mehr. Am Ende ist ein episches Ende mit einem Zusammenknall von allem, was da sich aufgestaut hat. Ja, wie so große Bücher und Riesenstories es verdienen, hat das gleich mehrere Enden. Also so der Blickwinkel zoomt dann immer schrittweise, kapitelweise immer weiter raus und rundet das Ganze immer mehr ab. Und ja, es war sehr vergnüglich. Es ist gut geschrieben. Und ich habe es bis auf ganz wenige Stellen habe ich es sehr genossen. Ich fand, das ist irgendwie ein bisschen nitpicky, aber das zweite Buch, das fängt natürlich mit einem Recap an. Nur ist dieser Recap geschrieben aus gefundenen Schriftstücken von der Überlieferung, wie diese Vampire, also von der Überlieferung von Überlebenden, die hat irgendjemand aufgeschrieben, im Stil der Bibel. Und man weiß ja, dass diese Art, das zu schreiben, und dann ging er dahin und sie waren ihm ungemach und jagten ihn fort, dass es irgendwie alles, was an der Story interessant ist, komplett langweilig macht. Und dann ist es auch noch, dann hast du auch noch Teil 1 gerade gelesen und bist dann nur durch und in das Fleisch vom zweiten Teil und musst dir sowas antun. Nö, aber sonst. Hat mir gefallen, ist empfehlenswert für alle, die Vampire, Epen oder Postapokalypsen mögen. Für alle Vampire empfehlenswert. Ja, das klingt ja schon mal ganz spannend. Ich komme jetzt mit einer denkbar nicht dazu passenden App zwischenrein gegrätscht als Sketch-Einlage. Nämlich, ich bin ja jetzt unter den Arbeitnehmern. Und da möchte man ja ein bisschen Überblick behalten, wie viel arbeitet man denn eigentlich, weil man ist ja nicht mehr selbst und nicht mehr ständig. Ja. Und ich habe dafür mir eine App auf mein Telefon installiert, die heißt Stempeluhr. und ich benutze sie im Wesentlichen, also ich benutze sie gar nicht so viel, weil das Interface ist schon auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Mhm. Aber sie hat ein cooles Feature, nämlich du kannst halt deine Arbeit geofencen. Und dann protokolliert sie halt mit, wann du auf Arbeit bist und wann nicht. Und das funktioniert bei mir auch so gut, dass ich irgendwie halt, wenn ich in der Mittagspause irgendwie ein paar Meter weiter zum Angry Chicken Koreaner gehe, wie heute. Da gibt's scharfes Hühnchen. Dann macht die Stempeluhr Pause. Und wenn ich wieder auf der Arbeit bin, macht die Stempeluhr wieder Go. Und am Ende der Woche kann ich dann gucken, ja, wie viel habe ich eigentlich gearbeitet und ist das alles okay so. Und das ist sehr praktisch und das kann ich dementsprechend empfehlen. Cool. Tja. Kommen wir zu der zweiten Trilogie und also, ja? Genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry, weil ich wollte zum Besten geben, dass Margaret Atwood natürlich jemand ist, den man kennt oder den ich kenne. Dementsprechend bin ich gespannt, was du uns zu Titel ist zu lang für mein Telefon sagen kannst. Mad Adam. Mit Doppel-D. Also Doppel-D und Adam mit Doppel-D. Ja, Margaret Atwood kennt man von The Handmaid's Tale. Übrigens sehr empfehlenswert. Oder auch ist jetzt auch im Fernsehen gewesen. Übrigens auch von Bear Force One. was. Es ist ein Comic über eine weibliche Army-Truppe im Zweiten Weltkrieg, die sich in Bären transformieren kann. Oh, ja. Geil. Klingt cool. Aber ich wollte nicht aufhören. Nein, okay, kein Problem. Ja, die Matt Adam-Trilogie, interessanter Nebenfakt ist, die Bücher sind lange auseinander geschrieben worden. Das erste hat sie 2003 geschrieben, das nächste dann 2009 erst. Und die letzte Band kam 2013 raus. Das ist aber nicht schlimm, weil die sich, die schließen zwar lose aneinander an, aber sie haben irgendwie anderen Fokus und sie sind nicht, der erste hat die Story quasi schon abgerundet. Und die zweite und dritte haben ihre eigene Story mit teilweise dem gleichen Cast in dem gleichen Setting, aber sie funktionieren auch einzeln. Das Setting ist, Drumroll, eine Postapokalypse. Yay. Eigentlich eine Periapokalypse, weil es wird aus der Sicht von dem, oder eine Apokalypse, sagen wir mal so, es wird aus der Sicht von Snowman erzählt, der früher Jimmy hieß, und zusammen mit seinem Kumpel Craig so die Schlüsselfigur in der Apokalypse war, ohne es richtig zu wollen. Ich an dem Buch, an der Trilogie so gut fand, ist das Setting. Das Setting ist so Near Future. Megafirmen beherrschen quasi alles, sind das Gesetz und der Zweck und die Messlatte, an dem sich alles ausrichtet. Die globale Erwärmung ist fortgeschritten. Verschiedene Landstriche sind unter Wasser oder verseucht oder beides. Das Artensterben schreitet fröhlich voran und die Gentechnik ist sehr weit fortgeschritten und es gibt da immer wieder tailored viruses, also so maßgeschneiderte Viren, die irgendwie entweder eine feindliche Corporation angreifen sollen oder die schlicht und einfach den Absatz fürs Gegenmittel ein bisschen ankurbeln sollen. Und der Jimmy ist in diesem, der ist so ein Halb-Bystander, irgendwie ein bisschen nichtsnutziger, weiß nicht genau, was er mit seinem Leben anfangen soll, studiert dann irgendwie irgendwann was Humanistisches, also Germanistik oder Englisch oder weiß nicht genau, ich glaube, er studiert Englisch. In dieser Welt haben die humanistischen Fächer nur noch den Zweck, um PR-Leute für die Corporations auszubilden. Also ist klar, dass er dann Werbetexter wird. Sein Kumpel Craig ist ein totales Genie, bisschen Sonderling auch und ein super genialer Gentechniker, der dann schnell in die höchsten also technikermäßig die höchsten Etagen von einer dieser Megacorporations aufsteigt. Also nicht, dass er besonders viel managementmäßig zu sagen hätte, aber er ist so die Figur, der geniale Wissenschaftler, dem man keinen Wunsch abschlägt, weil er das goldene Kalb ist und der quasi freie Hand hat. Und der hat dann die Idee, ich will da nicht zu viel spoilern, aber er hat dann die Idee, eine neue Superdroge zu erfinden, die also besser als alle bisher dagewesenen Drogen sind, die total Heimacht und so weiter, die aber auch irgendwie alle Leute steril machen soll, wegen der Überbevölkerung. Weil der ist sein Vater war auch ein Company Guy, seine Mutter eine Ökoterroristin, die das alles nicht so gut fand, dass der Raubbau an der Natur und das Artensterben und so weiter. Und das ist eher deswegen ist er so, sind seine Loyalitäten lange unklar in diesem Buch und was seine Beweggründe jetzt wirklich sind. Interessant fand ich an dem Buch vor allem die Stimmung, das ganze Setting, das wirklich unglaublich stimmig wirkt. Also das ist, wenn man sich jetzt die Nachrichten anschaut von Erderwärmung und wie es damit weitergeht und wenn man sieht, wie es mit der Macht von privaten Firmen so steht, dann kann man sich gut vorstellen, dass es da in genau diese Richtung geht. Und das schildert eben eine Zukunft, die ziemlich grauslich ist, bis zu dem Punkt, wo sie dann apokalyptisch wird. Dann ist sie ganz besonders grauslich. Und wie es danach weitergeht. Es ist irgendwie, ich habe noch nicht so viel von Margaret Atwood gelesen, aber sie hat ihren ganz eigenen Stil. Und allein deswegen sind die Bücher irgendwie besonders zu lesen, weil es halt nicht das ist, was man erwartet. Ja, hat mir sehr gefallen. Ja, finde ich faszinierend. Was ich ja auch interessant finde, dass es offensichtlich bei ihr nicht so selten ist, dass sie Bücher später nochmal fortsetzt. Mhm. Weil ja auch der zweite Handmaid's-Teil irgendwie jetzt vor relativ kurzem erst rauskam, nachdem da lange nichts passiert ist. Ja, ich habe mich noch nicht getraut, den zu lesen, weil ich Angst habe, dass er nicht gut ist. Also ich habe noch nichts Schlechtes gehört, aber ich habe ihn auch noch nicht gelesen. Ja. Wieder eine Sketch-Einlage von meinerseits, bevor wir dann zur letzten Trilogie kommen. Ich möchte empfehlen World Clock. Und World Clock ist im Prinzip genau das, was es dem Namen nach zu sein scheint. Nämlich eine Clock, wo man mehrere Uhrzeiten auf der Welt nachschlagen kann. Es begibt sich ja, dass unterschiedliche Orte unterschiedliche Zeitzonen haben und dass manchmal gar nicht einfach ist, irgendwie Termine abzustimmen und rauszufinden, ja, wann ist es eigentlich am besten für uns alle drei, wenn wir irgendwie hier und dort und überall sind. Mhm. Und World Clock hat da ein schönes Interface für. Du kannst nämlich dann quasi Zeitstrahlen auf einem Kreis einzeichnen, die quasi so auf einem Uhrenblatt sozusagen dann sind. Und dann hast du halt den Zeitstrahl für Berlin und den Zeitstrahl für Tokio und den Zeitstrahl für Toronto. Und dann kannst du halt die Uhr drehen sozusagen und siehst dann, wie spät ist es wo bei wem und kannst deine Uhrzeit raussuchen. Finde ich sehr, sehr gut. Ist auch sehr hübsch gemacht. Empfehlung. Ist es eine App oder eine? Es ist eine iOS-App. Vielleicht gibt es auch eine Website, ich weiß nicht, aber ich finde die iOS-App sehr schön. Nein. Gut, kommen wir zum letzten Trilogie-Part. Der finale Teil. Auch hier ist der Titel zu lang, deswegen fange ich erst gar nicht an, es zu versuchen. Also es geht um die Worldbreaker-Saga von Cameron Hurley. Okay. Von Cameron Hurley hatte ich schon mal eine Trilogie reviewed, die Belle Dame Apocrypha. Aha. Das unaussprechliche Trilogie, die so Käferpunk war, was mir damals schon so gefallen hat, war die grobe und auch sehr brutale oder sehr gewaltgeladene Schreibweise von Cameron Hurley. Das ist auch wieder so, also es geht richtig zur Sache. Das ist High Fantasy und eine Präapokalypse. Es ist lustig, dass ich die drei Bücher zufällig so rausgesucht habe. Es war keine Absicht. Es ist quasi, die Apokalypse fängt gerade an. High Fantasy bedeutet ja schließlich zwingend immer zwei Dinge. Es ist eine Karte vorne im Buch drin und Magie. Die Magier, die Magic-User in dieser Welt, die bekommen ihre Kräfte von Satelliten, die am Himmel, also Himmelskörpern, nicht technischen Satelliten, sondern Himmelskörpern, die am Himmel stehen oder nicht. Und je nachdem, ob die am Himmel stehen, sind die Magier gerade mächtiger oder weniger mächtig? Es gibt da drei Satelliten, die korrespondieren mit bestimmten Magie-Flavors, Pflanzen, Luft und Feuer. Aber das ist alles gar nicht so stark erklärt. Einer der charmanten Punkte in dieser ganzen Trilogie, es wird gar nicht so viel erklärt, du wirst einfach reingeschmissen und das ist alles super kompliziert und du hast irre viele Leute und du hast irre viele Magie und auch so eine ganz eigene Terminologie, also einer von diesen Monden heißt Tira und die Magic User von diesem Mond sind Tira Gistas und die Gistas sind wohl die Magie User und du kommst da rein und sie schafft's, dir keine Begriffe explizit erklären zu müssen, aber trotzdem dich nicht so zu verwirren, dass du es doof findest. Das ist wirklich, also Respekt. Hm. Das Setting geht, die Story fängt damit an, dass der vierte Satellit, genannt Oma, was ich immer super lustig beim Lesen finde, das kann sie natürlich nicht wissen, dass es auf Deutsch Grandma bedeutet. Der Satellit Oma, der kommt nur alle so ein paar tausend Jahre und kündigt immer das Ende der Welt an. Da geht dann die Welt kaputt und das Zeitalter endet und große Zerstörung, große Umwälzungen, massenhaft Tote. Damit nicht genug. Es gibt Parallelwelten. Das okay. Wissen die wenigsten, aber es gibt unklar wie viele, unglaublich viele Paralleldimensionen, in denen alles gleich ist, bis auf wenige Detailänderungen. Je weiter du dich von der Prime-Welt entfernst, umso größer sind die Änderungen. Das ist so der klassische Multiple Parallel Universes-Schinken. Mit einer Besonderheit: Du kannst nicht in eine Welt wechseln, also durch ein Portal, wenn dein Pendant in dieser Welt noch lebt. Oh. Jetzt gibt's diese andere Welt, die schon irgendwie ein bisschen älter ist oder ein bisschen kaputter. Jedenfalls ist die total verseucht, die Ozeane kochen, die Luft ist giftig, überall Vulkane und die machen dann eine Invasion in die Prime-Welt und wollen die erobern und sich da niedersetzen. Das heißt, die müssen natürlich dafür sorgen, dass ihre ganzen Truppen und auch ihre Generäle und wichtigen Leute alle in dieser Welt umkommen, in der Prime-Welt umkommen. Das ist so der Anfang quasi. Ich will da gar nicht zu viel auf den Plot eingehen, um nicht zu spoilern. Und glaube ich, er ist sehr lang und komplex. Ich glaube, das würde auch gar nicht taugen. Was ich daran besonders toll fand, ist zum einen, das Worldbuilding ist wirklich toll. Es ist eine in sich stimmige, glaubhafte Welt mit einer glaubwürdigen Vergangenheit und Geschichte und den damit verbundenen Sagen und Erzählungen und Überlieferungen, Bräuchen und so weiter. Es gibt stark unterschiedliche Gesellschaftsarten. Mhm. Will ich vielleicht erwähnen, was ich sehr interessant fand, die auch stark unterschiedliche Geschlechterrollen haben. Also es gibt eine Gesellschaft, wo im Grunde Männer und Frauen gleich sind, wo es egal ist, welches Geschlecht du jetzt hast. Es gibt mehrere Gesellschaften, in denen es mehrere Bezeichnungen für Geschlechter gibt. Also es gibt eine mit männlich, weiblich und ja, weder noch im Grunde. Es gibt welche mit noch mehr Bezeichnungen. Dann gibt es die die Frauen sind die Herrscherkaste und Männer sollen sich gefälligst die Haare lang wachsen lassen und daheim bleiben und ja nicht arbeiten, damit sie ihre schönen Hände, damit ihre schönen Hände so schön weich bleiben. Und also die genaue Umkehrung von ganz vielen Klischee Patriarchat Stories. Und es dauert auch, glaube ich, bis in den zweiten Band, bis man tatsächlich mal ein echtes Patriarchat begegnet, wo die Krieger sind alle Männer und die Frauen sind alle, haben nichts zu sagen und sitzen daheim und sollen auf die Kinder aufpassen, trifft. Das ist ganz schön. Und ganz interessant, der zweite Punkt, es gibt so das Volk oder die Gesellschaft, aus der die ersten Charaktere sind, da ist Consent eine ganz wichtige Sache. Da darfst du niemand anlangen, ohne vorher zu fragen. Hm. Also gar nicht. Weder antippen noch irgendwas anderes. Und Leute, die sich besonders gut können, die geben sich dann quasi so Dauer-Consent. Ja, du darfst mich ohne zu fragen anlangen. Und das ist dann für die Protagonisten teilweise ganz schockierend, wenn sie sehen, wie andere Gesellschaften sie dann einfach am Arm packen und wenn sie mit ihnen reden wollen. Und so. Das ist, finde ich, einen sehr interessanten Punkt in dieser Story. Das Letzte, was ich interessant finde, ist, es gibt ganz wenig es gibt eine Aktion und dann gibt es eine gegengleiche Reaktion. Also so diese irgendjemand macht irgendwas Schlimmes und am Ende kriegt er die Rechnung dafür. Also so, dass sich alles aufwiegt. Es wiegt sich irgendwie gar nichts auf, sondern wie im echten Leben geht's halt immer vorwärts. Und manchmal kannst du dir deine Verbündeten nicht aussuchen und manchmal helfen dir die Leute, die dich davor in den Kerker geworfen haben und manchmal brauchst du Hilfe von denen, die dich vorher total furchtbar behandelt haben. Und das ist irgendwie sehr, sehr, sehr frisch, sehr anders. Und das hat mir auch gut gefallen. Das klingt spannend. Hat am Ende ein unglaublich tolles, einen unglaublich tollen Höhepunkt, auf den das Ganze zuläuft. Der ist well telegraphed, würde ich jetzt mal sagen. Also gut und gründlich vorbereitet und dann schön durchgeführt. Also lässt keine Wünsche übrig. Ja. Das klingt sehr gut. Wir schließen den Konsum ab mit einem letzten Sketch meinerseits. Und zwar, meine Sketche sind nicht lustig. Jetzt stellst du das dein Sketchlicht so unter den Scheffel. Jetzt tut es mir total leid, dass ich diesen dummen Witz gemacht habe. Ja, es geht um Swift Playgrounds und zwar nicht in der Version für iMac, die es ja schon für iPad, die es ja schon lange gibt, sondern jetzt dank Catalyst auch für den Mac tatsächlich. Sprich, man kann jetzt auf seinem Mac Swift Playgrounds runterladen und da Swift lernen. Und ja, das sei allen mal empfohlen, die sich das angucken möchten. Ja. Kommen wir zum Nachklapp. Und als erstes haben wir da Song of Bloom. Ja. Vom Herrn Kamibox, vom Herrn Philipp Stollenmeier. Hast du es gespielt? Nee, ich habe es noch nicht gespielt tatsächlich. Ah, spiel es. Es ist nicht lang. Es ist nicht lang. Spiel es, genieß es ist toll. Philipp Stollenmeier ist ja dieser Typ, der irgendwie 10 Wochen für ein iOS-Spiel braucht. Ja, Supertype war das, dass wir zuerst von ihm gespielt haben, als erstes, glaube ich. Nein, stimmt nicht. Aber da kannten wir ihn noch nicht. Als wir Sometimes You Die spielten, Sometimes You Die haben wir auch reviewed. Das ist ein Spiel, wo du ein kleines Quadrat steuerst und wenn du stirbst, dann bleiben deine Leichen zurück und das brauchst du manchmal, um auf Plattformen weiter oben springen zu können. Ja, und er hat ganz, ganz viele Spiele gemacht. Und letztes Jahr auf der Amaze haben Marcel und ich ihn getroffen, bei einem Koreaner. Und das war so lustig, typisch. Ich meine, Berlin scheint wohl voll von diesen Koreanern zu sein. Das Lustige war vorne vor der Tür, ganz typisch auf so einem, oder ich habe mir gedacht, das ist typisch Berlin, ein Klappständer von Fritz Kohler und da drauf stand mit Huhn, mit Rind, mit vegan, also vegane, die vegane Option war die teuerste. Natürlich. Sehr, sehr nice. Da hat er uns quasi Song of Bloom gezeigt oder den Prototypen, den er da hatte. Und jetzt ist es, Marcel hat es, glaube ich, eben vor 5 Folgen oder so mal reviewed oder erwähnt, dass es jetzt da ist. Es ist ein Puzzlespiel, in der sich, das immer von einem ganz kurzen Kern ausgeht, der sich wiederholt. Und du kannst so in Zweigen dann abbiegen. Okay. Das zentrale Element ist auch so ein kleiner Strauß oder ein Blumenstock, der da nach und nach wächst und für jedes gelöste Rätsel Blüten trägt. Und die Rätsel haben ganz viel damit zu tun, auf den Schirm zu malen. Und die sind unglaublich verflochten und verschränkt ineinander. Also du kriegst beim Lösen von einem Rätsel kriegst du Hinweise, wo du noch abbiegen könntest. Mhm. Also hast du eine Hauptsequenz, die du immer durchklickst. Und in dieser Hauptsequenz kannst du, wenn du die zum ersten Mal siehst, gar nichts machen. Und dann nach und nach lernst du, was du in dieser Hauptsequenz machen kannst und wo du dann abbiegen kannst in kleine andere Mini-Welten. Das Ganze ist super stimmungsvoll. Man braucht überhaupt keine Erklärung. Also was ich am liebsten mache, ist, wenn ich jemand das zeigen will, ist, ich drücke ihm es einfach in die Hand und sage, hier, mach mal. Das geht auch mit meinen Kindern. Also meine 7-jährige Tochter, die zockt das. Meine 5-jährige Tochter, die zockt das. Das finden zwar ein bisschen komisch, aber man kann sich da total reinfuchsen. Kleine Kinder brauchen so ein bisschen Hilfe, aber es ist schön, es ist super stimmungsvoll, es ist nicht so lang, ist auch nicht allzu teuer, ich glaube, es kostet irgendwie 4, 5 Euro. Und es ist einerseits überhaupt nicht wie der Rest von dem, was Philipp Stollenmeier macht. Aber es ist andererseits auch so typisch Philipp Stollenmeier, dass es einfach, ich gönne ihm das so, dass er mal ein Spiel raushaut, das so eine gewisse Tiefe hat. Also Supertype war ja einfach, du tippst was und dann fallen die Buchstaben runter und die müssen an die richtige Stelle fallen. Das ist so ein eher flaches, wenn auch geiles Puzzle. Und das ist so richtig, da kann man richtig eintauchen und sehr stimmungsvoll Spaß haben. Ja, also das ist definitiv auf meiner List of Shame, aber ich komme momentan ja zu nix. Ach ja. Ach ja. Als letztes Thema auf der Agenda steht das, was man immer als Paardialoge aussprechen will, was wohl ja. Paardialogie heißt. Ja. Das hat Marcel mal angeschleppt und ich habe mir gedacht, wat? Und ich bin über Querverbindungen da, Spotify hat mir das nochmal empfohlen. Dann habe ich mir gedacht, hörst du es dir halt an. Er hat total recht mit einem, dass die Stimme von Charlotte Roche super nervig ist. die Idee hinter dem Podcast ist, Charlotte Roche und ihr Lebensgefährte Martin, Nachnamen habe ich vergessen. Der Mann reden, halt. Genau. Ihr Mann ist nicht ihr Lebens, nicht nur Lebensgefährte. Sorry, das wusste ich gar nicht. Ich wollte nur, man sagt ja, also egal. Ja. der, also Charlotte Roche und der Mann von Charlotte Roche reden so ein Stündli miteinander. Mhm. Und es gibt ganz wenig Regeln. Sie reden eigentlich über sich und ihre Beziehung. Sie stellen, einer darf dem anderen eine Frage stellen irgendwann in der Folge. Entweder über was, was er schon immer fragen wollte oder was, was sie oder ihn total nervt am anderen. Und was faszinierend dabei ist, ist, wie unglaublich intim das Ganze ist. Es ist sehr packend. Sie reden wirklich über alles. Es ist unglaublich offen und teilweise auch irgendwie blöd oder peinlich oder unangenehm. Der Podcast macht einem die beiden nicht unbedingt sympathisch, aber wie da diese Paarbeziehung seziert und filetiert wird und wie filterlos da alles einem erzählt wird, und wie intim das sich dadurch anfühlt, ist einfach wahnsinnig faszinierend und ich bin im Moment total hooked. Ich weiß nicht, ich habe mich da immer ein bisschen ferngehalten, weil das irgendwie eben auch, weil aus dieser, mir sind die jetzt schon nicht sympathisch irgendwie so und ich kann das nicht so gut, einen Podcast hören von Leuten, die mir nicht sympathisch sind. Aber ja, vielleicht muss ich mir das ja doch mal angucken. Also das ist so ein bisschen wie du guckst die ersten drei Folgen von einer Serie und irgendwie vielleicht so wie der Anfang von Breaking Bad. Also du magst eigentlich keinen von den ganzen, aber es ist trotzdem faszinierend. Außer Sky natürlich. Sky ist ganz groß. Sympathieträgerin. Zu Recht. Verstehe. Ja. Gut, gut. Das war's dann auch schon. Das war's schon. Eine kurze Folge für die langen Winternächte. Ich weiß nicht, ich finde es langsam viel konsumieren. Anstrengend, dass es zwar nicht kalt ist, aber dunkel und irgendwie könnte es langsam Frühling werden. Aber bis dahin dauert es noch etwas und vermutlich dauert es auch noch länger als bis zur nächsten Fanboys-Folge, bis zu der wir uns verabschieden und uns bleibt nur noch zu sagen Servus und Baba. Ati.